Madan, madan, na chałce do zdukome. Den daj man, un ter, un ter is tot. Is tot, so las in tode fris, hauch kein semker brot. Und ich komm nicht, und ich komm nicht, und ich komm nicht nach Haus. Madan, madan, na chałce do zdukome. Und ich komm gleich nach Haus.